नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। So, gestern haben wir erwähnt, dass die Manasikara im Geiste machen, was auf Deutsch als Aufmerksamkeit übersetzt wird, eine sehr wichtige Rolle in Meditation spielt, nämlich in Entwicklung von Konzentration und auch in Entwicklung von Weisheit. Es wird erklärt, in Entwicklung von Konzentration, je der Meditierende ist ernüchtert, kann man sagen, mit den groben Zuständen des Geistes und Objekten. Immer daran denken, dass je feiner der Geist, desto feinere Objekte kann er sehen. Der grobe Geist hat keinen Zugang zu feineren Objekten. Es ist auch bedingte Entstehung. Was für Objekte man sieht, hängt von Qualität des Geistes. Immer daran denken. Dann in der Prozess von Shamatha, der Übende wird ernüchtert von groben Objekten und grobem Geist und praktiziert immer feinere Objekte und feinere Geist, bis er dann feineste Objekt, das eigentlich kein Objekt im wahren Sinne ist, und feineste Geist, das eigentlich kein Geist in gewöhnlichen Sinne ist, im Zustand von Samadhi, Sanya, Vedaita, Nirodha, Samapati, im Zustand von Samadhi, ohne Wahrnehmung und ohne Gefühl. Diese Samadhi ohne Wahrnehmung und ohne Gefühl, der Sariputra, der weise Sariputra, lobt als König von allen Samadhis, feinste von allen Samadhis, in dem die Inhalt, Objekt und Subjekt werden beide vereinigt im Zustand von Nirvana, im Zustand von Erlösung. In anderen Sorten von Samadhi ist es eben nicht möglich. Und man erreicht eben diesen Zustand von Samadhi, indem man Shamatha und Vipassana erfolgreich durchgeführt hat. Und Vipassana heißt dann vor allem analytische Meditation, die basiert ist auf Verständnis von spezifischen und gemeinsamen Merkmalen von den Objekten, von unserer Erfahrung. Und dann führt zu Verständnis von den vier edlen Wahrheiten, die dann eigentlich Inhalt ist von Befreiung. Wenn man Leiden versteht, versteht man auch Ursache von Leiden. Wenn man Erlösung versteht, versteht man auch die Ursache von Erlösung, nämlich im Buddhismus der mittlere Weg. Und das alles wird erfahren durch Ergänzung von Shamatha und Vipassana, die sich, je mehr wir fortgeschritten sind in der Meditation, desto mehr vergänzen sie sich gegenseitig. Ergänzen. Ergänzen, was habe ich gesagt? Vergänzen. Oh. Ist okay? Okay, danke schön. Manchmal verdrehen sich die Sachen. Deswegen muss man immer mit Achtsamkeit arbeiten. Und wir haben erklärt, dass besonders in der nördlichen Tradition von Shamatha und Vipassana wird sehr detaillierte Analyse von allen Sorten von Manasikaras, von im Geiste machen, sehr, sehr detailliert analysiert. Das ist eigentlich Hauptinhalt von dem wichtigsten Buch über Meditation in der nördlichen Tradition, mit der ich mich jahrelang beschäftigt habe, von Yogacara Bhumishastra, Ichieshatilun. Dort wurden 40 verschiedenen im Geiste machen analysiert, die den Prozess von Erlösung erklären. Und wir haben erklärt gestern die 7 sozusagen Grund-Manasikaras, Grundaufmerksamkeiten, die verbunden sind auch mit Prozess von Shamatha und im Prozess von Vipassana. Was der Unterschied ist, habe ich gerade erklärt. Im Prozess von Shamatha, man wird ernüchtert von groben Zuständen des Geistes und Objekten und erlebt stufenweise durch verschiedene Samapatis. Samapati heißt erreichen. Immer feinere Zustände des Geistes und der Objekte. Wir haben diese 7 Grund-Manasikaras im Sinne von Shamatha behandelt. Wir lassen jetzt Vipassana beiseite, weil in der Meditation, dass ich besonders betone, ist Shamatha Voraussetzung für Vipassana. Deswegen erst richtig Shamatha lernen, dann wird dieser Prozess von Vipassana lernen sehr, sehr einfach und detailliert. Ich habe betont, dass solange nicht Shamatha gemeistert ist und solange man hat nicht Zugang zu dieser feineren Methode von Anwendung von Shamatha für Vipassana, kann man nicht in detailliert einzelne Rupas und einzelne Namas untersuchen, so wie es in der Abhidharma-Tradition gemacht wird. Und diese Abhidharma-Tradition auch in südlichen Buddhismus, auch in nördlichen Buddhismus, ist eigentlich eine praktische Tradition. Es ist nicht scholastische Tradition, wie es meistens verstanden wird, sogar in den buddhistischen Ländern. Es ist Tradition von praktischer Anwendung von der buddhistischen Lehre in der Meditation. Und leider diese Tradition ist fast verloren gegangen. Es existiert praktisch nicht mehr. Aber es ist unheimlich wichtig für Verständnis von der buddhistischen Lehre und für Verständnis, warum sich die verschiedenen Traditionen unterscheiden. Geheimnis und dafür ist auch Verständnis, bezieht sich auf Manasikara, was man eigentlich in Geiste macht, das sieht man. Deswegen die verschiedenen Methoden in der Meditation sind verschiedene in Geiste machen. Wenn man das versteht, wird man auch sehr klar sehen, verstehen können, dass die Lehre von Buddha kann nicht mit Dogmatismus verbunden werden. Die alle Elemente der buddhistischen Lehre sind eigentlich praktisch und sind Mittel zur Befreiung. Und wenn man an sie anhaftet, dann wird man von diesen Mitteln verführt. Der Buddha erklärt das sehr, sehr klar. Im letzten Ende, Befreiung des Geistes ist der Ziel. Und wenn der Geist befreit ist, dann Inhalt der Befreiung ist an nichts anzuhaften. Und das ist schwer zu verstehen. Aber wenn man sich mit Abhidharma beschäftigt, allmählich wird es klar, weil Abhidharma eben ist praktische Anweisung, wie man im Geiste macht, auf Grundlage von einem Modell. Und dieses Modell, wenn man ihn gemeistert hat, muss man dann wegwerfen. Jetzt diese sieben Manasikaras mit Shamatha verbunden, wir wiederholen wieder. Am Anfang kommt Verständnis. Und das wird besonders in der Yogacara-Lehre betont, aber auch in allen anderen authentischen buddhistischen Richtungen. Verständnis kommt erst. Und ich habe schon erwähnt, Vertrauen im buddhistischen Sinne muss unbedingt auf Verständnis basiert. Wenn es nicht auf Verständnis basiert ist, ist es eben nicht Vertrauen im buddhistischen Sinne. Und Verständnis kommt nach der buddhistischen Lehre von Anwendung von Weisheit von Herren und Weisheit von Chintamaya Pragya, Weisheit von Überlegen, kann man vielleicht so übersetzen. Kontemplationsweisheit und Herrenweisheit. Heutzutage wir mehr lesen, aber es handelt sich um dieselbe Sache. Erst muss man mit Konzentration, mit gewisser Hochachtung sich die Lehren, die Theorien anhören. Wenn man davon angesprochen wird, wird man darüber kontemplieren und entwickeln Verständnis davon. So, erste Manasikara, so wird erklärt in der Tradition, das heißt Manasikara im Sinne von Verstehen, das Wesen oder Zeichen von dem Objekt. Verstehen kommt von mentalem Bewusstsein. Und wir haben schon erklärt, mentale Bewusstsein hat Konzepte als Hauptobjekt. Die Konzepte müssen sehr, sehr klar verstanden werden. Auch in der Lehre, die besonders betonen, dass die sich nicht an Schriften, nicht an Schriften basieren, sondern an direkter Übertragung, wird besonders betont, ohne Finger kann man keinen klaren Mond sehen. Der Mond steht natürlich für Buddha-Natur und Finger heißt dann klare Konzept von der Buddha-Natur, von Leerheit, von Soheit. Muss da sein. Dann kann man effektiv über die Koans und Huato und so weiter meditieren. Wenn nicht, dann was für Läuterung des Geistes kann da entstehen. Indem man meditiert, wird dann der Finger immer klarer. Und erst realisiert man den Finger, dann realisiert man den vollen Mond. Und den Finger realisiert man eben, indem man wieder sich die Lehre zuhört und darüber kontempliert. Denken Sie daran, wie viel Zeit sogar wir, die Buddhisten, verbringen während des Tages Kontemplation von Dharma. Meiste Zeit sind wir alle beschäftigt mit anderen Sachen, nicht mit Dharma. Und Dharma eigentlich, wenn man sie versteht, und das ist besonders in Zen-Tradition betont, Dharma ist eben das, was wir immer im täglichen Leben Tag für Tag erleben. Nur wir sehen es nicht so, weil wir nicht verstehen, was natürlich ist, was Buddha-Natur ist. Nach der buddhistischen Lehre, außer Dharma, in der Tat, es gibt nichts in unserer Erfahrung, täglichen Erfahrung. Alles, was wir erleben, Tag für Tag, ist nur Dharma. Trotzdem, wir haben Langeweile, wir haben Ärger, wir haben Anhaftungen, aber wir erleben Dharma. Weil von Anfang an so etwas wie ein Ich oder etwas, was dem Ich gehört, ist nicht da gewesen. Wir sehen es da durch Nichtwissen. Und Nichtwissen ist nicht etwas, was man festhalten kann. Dieser Zugang zur Meditation ist besonders wichtig und praktisch, wenn man ihn durch richtige Hören und richtige Kontemplation, dieser Zugang sich eingeeignet hat. Die Meditation wird sehr, sehr leicht gehen können, weil man kann sich dann nicht mehr allmählich mit eigenen verrückten Empfindungen und Denkweisen identifizieren. Dann Meditation ist ganz anderes. Und diese Festigkeit von einer Erfahrung von Subjekt, wahren Subjekt und Objekt, geht allmählich weg. Vorausgesetzt ist, dass wir verstehen, was wir machen. Deswegen Verständnis, besonders in der Yogacara-Tradition, die ich besonders, für die ich Vorliebe habe, ist es besonders betont. Verständnis kommt vor allem. Dann, wenn man, indem man meditiert und Hohere immer daran denken, Aufmerksamkeit und Anwendung von Aufmerksamkeit ist ein organischer Prozess. Genauso wird besonders betont in der Meditation, Shamatha Vipassana ist auch organischer Prozess. Man erreicht Hohere Stufen von Shamatha und Vipassana, dann wieder rutscht zurück, dann wieder kommt er in hohere Stufen, wieder rutscht er zurück. Allmählich diese Adimoksha und Vibhavana. Das sind die zwei Flügel von Meditation lernen. Adimoksha heißt Entschluss und Vibhavana heißt Loslassen. Entschluss und Loslassen, dann kommen zugleich, wir werden gleichmäßig. Dann Anstrengung wird auch gleichmäßig und der Geist bleibt klar. Aber das ist ein sehr langer Prozess. Wichtig ist, dass man diesen Prozess versteht als organischer Prozess und sehr klar versteht im täglichen Erfahrung, wenn die drei Sorten von Weisheit, Weisheit von Herren, Weisheit von Kontemplation und Weisheit von Meditation, sie sich ergänzen. Aber diese Weisheit von Herren und Weisheit von Kontemplation kommen am Anfang, weil erst versteht man sehr klar im Geiste die Konzepte, dann sieht man, was hinter den Konzepten steht. So ist unser Geist gestaltet. Er versteht die Sachen auf Grundlage von Konzepten. Obwohl, wie besonders in der Yogacara-Lehre betont wird, die Konzepten haben keine eigenen Eigenschaften. Die Eigenschaften gehören zu den Sachen, die die Konzepten zeigen. Und diese Sachen, die die Konzepten zeigen, also die Merkmale der Dinge, die sind bedingte Entstehung. Die Konzepten sozusagen, indem sie keine wahren Eigenschaften haben, die sind nicht Teil von, direkt Teil von bedingten Entstehung. Weil das, was keine Eigenschaften hat, zum Beispiel auf Deutsch sagt man ein Baum, auf Tschechisch Strom. Wir reden über dieselbe Sache, aber wir benutzen zwei ganz andere Worte. Aber das Gleiche wird gemeint. Und Strom ist, oder Baum ist nicht bedingte Entstehung. Baum selbst ist bedingte Entstehung. Trotzdem, für Verständnis von bedingter Entstehung, und bedingter Entstehung ist alles, was wir eigentlich erleben in der Welt, wir sind an Konzepte angewiesen, die eigentlich überhaupt keine wahren Eigenschaften haben. Wenn Sie dann Meditation nach Abhidharma lernen, Sie sehen, dass die Worte ist, in dem diese Karma geschaffene Erde, Teile des Kalapas in Hals mit Karma, mit Geist geschaffene Windelement in Kalapas zusammenreiben. Das ist Sprache, nichts anderes. In dieser Sprache findet man natürlich überhaupt nichts, was ich ist und so, was einem Ich gehört. Trotzdem, wir identifizieren uns damit, indem es mit Aktivität des Geistes verbunden ist und der Geist ist immer im Zentrum von unserer Gewohnheit, sich mit den Phänomenen der Welt identifizieren. So erst wir verstehen die wahre Zeichen von den Objekten, das heißt, wir verstehen in Shamatha, dieser grobe Geist bringt Unruhe, feinere Geist bringt Ruhe und ich ohne Ruhe werde ich nie glücklich sein. ich muss Shabbata üben. Dann, ich habe verstanden, weil ich allmählich auch etwas von Leiden verstanden habe. Durch Leiden, durch Verständnis von Leiden kommt Vertrauen. Ohne Verständnis von Leiden kein wahres Vertrauen. Dann, wenn man Vertrauen hat, nimmt man den Entschluss, ich muss meditieren, ich muss feinere Objekte erleben. Deswegen erste Phase ist diese Kraft von Weisheit von Herren und Kraft von Weisheit von Kontemplation muss entwickelt sein, damit diese Entscheidung bleibt. Sonst, wenn ich konfrontiert bin mit Hindernissen, ich gehe lieber in die Kneipe. Wenn aber ich habe Kenntnis von den Sachen, ich gehe nicht in die Kneipe, ich ruhe mich ein bisschen aus und meditiere weiter, weil ich habe Kraft von Hören und Kraft von Überlegen über das, was ich gehört habe. Dann mein Entschluss bleibt, meine Bemühung bleibt. Wenn meine Bemühung bleibt, garantiert, ich werde erfolgreich. Wenn meine Bemühung nicht bleibt, ich werde nicht erfolgreich. Also durch Weisheit von Herren und Weisheit von Kontemplation, diese zwei sind, und dann Entschluss, diese drei sind von kritischer Bedeutung für Entwicklung von Achtsamkeit. Wenn ich diese drei habe, dann entwickle ich Kraft von Achtsamkeit. Und diese Kraft von Achtsamkeit bleibt, weil ich habe Verständnis von dem, was ich mache. Wenn ich nicht Verständnis von dem, was ich mache, habe, Kraft von Achtsamkeit bleibt nicht. Die bleibt, weil ich Verständnis von dem, was ich mache, habe und Entschluss zu üben. Dann diese Achtsamkeit bleibt und wird zum Kraft. Dann dritte Kraft, dass der Meditierende auf dem Wege zur Erlösung sammelt, ist Kraft von Achtsamkeit. Diese Kraft von Achtsamkeit reift auf Grundlage von, wie wir gesagt haben, von theoretischem Verständnis, Verständnis durch Kontemplation. Wir haben die Konzepte sehr klar verstanden durch Meditation über diesen Konzepten. Das wird besonders im nördlichen Buddhismus betont. Im nördlichen Buddhismus, Sie werden sehen, Vipassana ist nicht nur als Methode von Analyse von spezifischen und allgemeinen Eigenschaften von den Objekten verbunden, sondern meistens mit theoretischen und kontemplativen Verständnis. In manchen Traditionen, zum Beispiel Tradition von Dalai Lama, wird geglaubt, dass diese Tradition von kontemplativer Weisheit ist eigentlich Essenz und wichtigster Teil von dem Prozess von Erlösung. Auf jeden Fall, wenn die drei Weisheit von Hören, Weisheit von Kontemplation und Entschluss entwickelt sind, die Kraft von Achtsamkeit bleibt. Wenn nicht, die Kraft von Achtsamkeit eben bleibt nicht. Und wenn die Achtsamkeit von die Kraft von Achtsamkeit bleibt, die Kraft von Wissensklarheit, von Sampajanya oder Samprajanya, das ist Fähigkeit. Samprajanya wörtlich bedeutet Fähigkeit, die Sachen zusammenfassen durch Weisheit. Und diese Fähigkeit, die Sachen zusammenfassen durch Weisheit, entwickelt sich auf Grundlage von der Kraft von Achtsamkeit. Und Wissensklarheit, Samprajanya, wenn Sie Abhidharma studieren, ist ein Synonym für Pragya oder Panya. Auch ein Synonym für Vipassana. Deswegen, wenn man Meditation lehrt, dann Konzentration und Vipassana und Einsicht kommt durch Übung von Wissensklarheit auf Grundlage von Achtsamkeit. Nichts anderes. So ist es in der buddhistischen Lehre verstanden. Nicht unbedingt in allen anderen Schulen von Yoga. So, diese Fähigkeit, die Sachen durch Weisheit zusammenfassen, wenn es auf Grundlage von der Kraft von Achtsamkeit entwickelt wird, der Geist wird geläutert. Wenn es nicht, diese Kraft nicht klar zum Ausdruck kommt, der Geist wird nicht geläutert. Und der Geist wird geläutert. Warum? Weil die Konzentration da ist. Und Konzentration kommt von was? Konzentration kommt von konsequenten Anwendung von Achtsamkeit. Wir haben schon darüber gesprochen, wenn man Achtsamkeit übt, man versteht Unterschied zwischen heilsamen und nicht heilsamen. Und warum? Weil der Geist konzentriert ist. Wenn der Geist konzentriert ist, er hat Ruhe, er hat Weisheit. Und er entwickelt Fähigkeit, die Sachen wahrheitsgemäß zu sehen, indem er die Sachen klar artikulieren kann. Wenn die Sachen durch Konzentration klar artikuliert werden und der Geist sie mit Weisheit zusammenfasst, was geschieht? Zustand von Prashrabdi, Klarheit des Geistes, Entspannung und Ruhe. Und das ist die Voraussetzung, wir haben gesagt, von Shamatha und Vipassana. In diesem Zustand dann der Meditierende sieht sehr klar, mit Entspannung alle Tendenzen des Geistes sich zu zerstreuen, die mit Zuneigung, Abneigung, Unruhe, Reue oder Zweifel verbunden sind. Und diese Tendenzen des Geistes zu senken, das Trägheit und Mattheit. Wenn der Geist diese Fähigkeit von Achtsamkeit und Wissensklarheit hat, er sieht immer feinere Formen von diesen Tendenzen. Deswegen sein Geist bleibt im Zustand von Ruhe, Entspannung und Klarheit verbunden mit Konzentration. Und dann er kann erfolgreich diese Shamatha und Vipassana Aspekt der Meditation in einschmelzen. auf Grundlage von dem klaren Geist, das entspannt ist. Wenn es nicht vorhanden ist, dann wird er immer irgendwie behindert in seinem Prozess. Deswegen die Kräfte, wenn die Kräfte von Verständnis, von dem, was man macht, das ist Kraft von Herren und Kraft von kontemplativem Verständnis, sehr, sehr klar absorbiert wird, kommt Kraft von Achtsamkeit und Kraft von Wissensklarheit. Auf Grundlage von dieser Kraft von Achtsamkeit und Wissensklarheit erreicht man Prashraddhi, Zustand von Ruhe, Gelassenheit, Leichtigkeit, Geschmiedigkeit, alle diese Sachen, Direktsein des Geistes, alle diese Faktoren sind mit Prashraddhi, mit Klarheit und Entspannung des Geistes verbunden. Alle gute Sachen kommen. Deswegen in der Abhidharma-Lehre, es gibt kein heilsamer Geist, kein gesunder Geist, ohne diese Fähigkeit von Prashraddhi, ohne diese mentale und körperliche Faktor von Prashraddhi. Wenn es da ist, wir machen Fortschritte. Wenn es nicht da ist, wir machen keine Fortschritte in der Tat. Aber das heißt, wir machen Fortschritte, aber keine Fortschritte, das wirklich wesentlich sind im Sinne, dass sie unsere Bewusstsein von Anhaftung an unterscheidende Bewusstsein in Weisheit transformieren können. Diese Kraft wird nicht da, solange diese Prashraddhi-Fähigkeit von Klarheit und Entspannung des Geistes klar erfahren wird. Wenn man es klar erfahren hat, dann was geschieht? Wir haben schon erklärt, man macht alles, auch im täglichen Leben sollte es passieren, man macht alles mit einer Bemühung, dass gleichmäßig wird. Warum? Weil man sieht sehr klar in den klaren Geist, wie diese Tendenzen zu Zerstreuung und zu Senken entstehen. Wie Lankavatara Sutra erklärt, wenn dieser verwirrte weltliche Geist, so wie dieser samsarische Geist auf Nichtwissen basiert, ist wie ein Schauspieler auf der Bühne mit der Maske. Maske, wie wir erklärt haben, in Sanskrit heißt diese Maske heißt Samskara. In lateinischer Sprache Maske heißt Persona. Persona ist das Wort in Lateinisch für Maske. In Sanskrit die indische Schauspieler, genauso wie die griechischen, haben auf der Bühne Maske benutzt. Und diese Maske, komischerweise, ist auch genannt in Sanskrit Samskara. Diese, wenn Sie indische klassische Tanz sehen, Sie haben je nach der Farben von Samskara, Sie stellen vor, auch in chinesischen Theater, stellen vor gewisse Tendenzen von Charakter, ob sie gut ist oder schlecht sind, das ist dann Samskara oder Persona. Dann, wie in Lankavatara Sutra geschrieben wird, wenn der Schauspieler sieht, dass die Zuschauer sehen sehr klar, was hinter der Maske ist, dann er schämt sich, er wird erwidert. Und wie war das? Angewidert. Angewidert, beschämt. Und dann er zieht sich zurück. Wunderbare Gleichnis. Genauso, wenn diese Klarheit des Geistes mit Entspannung und mit Leichtigkeit, Geschmiedigkeit, allen diesen guten Qualitäten, Direktheit, sagt man, ja, Direktheit des Geistes und Weichheit des Geistes. In der Theravada-Tradition sind verschiedene mentale Faktoren, die mit Prashrabdi, mit Klarheit und Entspannung des Geistes verbunden sind, die kommen alle zusammen. Kann man sie nicht trennen. Geschmiedigkeit, direkt sein, Weichheit, Leichtigkeit. Stabilität auch. Na, das wird nicht so direkt genannt, aber das kommt zu Direktheit, Stabilität. Wenn man stabil ist, man ist direkt. Ne? Wenn man krumm ist, man ist nicht stabil. Ne? Und krumm sein ist Gegenteil von Direktheit. Ne? Geradheit. Okay. Aufrichtigkeit. Ja, alle diese Sachen kommen. Das sind alle eine Familie. So, dann, wenn diese Prashrabdi da ist, dann die Triebungen von Gemüt und Triebungen von Geist, indem sie gesehen sind, sie schämen sich und gehen in den Hintergrund. Wenn aber Prashrabdi nicht vorhanden ist, dann sie setzen fort. Warum? Weil der Geist und Objekt ist grob. Wenn Prashrabdi ist, genau Gegenteil von Grobheit. Also in der buddhistischen Tradition, Grobheit heißt Daushtulyam oder Dutula auf Pali. Und Gegenteil von Grobheit ist dann Prashrabdi, Feinheit. Und Feinheit, Wesen von Feinheit, ist Klarheit des Geistes und des Körpers und Entspannung. Wenn das vorhanden ist, so die negativen Faktoren werden, die unheilsamen Faktoren werden gesehen, so wie Schauspieler, wenn sie sehen, dann was hinter der Maske ist, dann der Schauspieler dann schämt sich und zieht sich zurück. Sehr schönes Beispiel, bitte denken Sie daran. Einer, der seinen Geist hütet, weiß, dass das der einzige Weg ist, um dass der Geist uns Frieden und Befriedigung gibt. Deswegen er wird sich bemühen, Achtsamkeit und Wissensklarheit im täglichen Leben zu üben, in allen seinen Aktivitäten, damit die Grobheit des Geistes und des Körpers weggeht und Feinheit da ist. In einem feinen Geist, mit feinen Objekten verbunden, die unheilsamen Faktoren werden klar erkannt und gehen weg. Und die heilsamen Faktoren dann werden immer mehr lange dauern können. Wir erklären dann den Rest abends. Wir fassen das alles zusammen und hoffentlich üben wir und richten wir uns danach. Versuchen wir das Beste. Omitabha.